Erster, mein Herz zittert sehr. Es springt von seinem Platz. Zweiter, hört das Geräusch seiner Stimme. Hört das Rauschen, das aus seinem Mund kommt. Dritter, Gott sendet seinen Donner unter den ganzen Himmel. Er sendet sein Licht bis an die Enden der Erde. Vierter, danach brüllt eine Stimme. Gott donnert mit seiner starken Stimme. Er hält sie nicht zurück, wenn seine Stimme laut wird. Fünfter, Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Er macht große Dinge. Wir können diese Dinge nicht verstehen. Sechster, er sagt zum Schnee, falle auf die Erde. Er sagt es auch zum Regen. Er sagt es zu den starken Regengüssen. Siebter, Gott lässt alle Menschen ihre Arbeit beenden. So sollen alle Menschen seine Taten erkennen. Achter, dann gehen die wilden Tiere in ihr Versteck. Sie ruhen an ihren Plätzen. Neunter, der Sturm kommt aus seinem Raum. Die Kälte kommt aus den Speichern. Zehnter, durch Gottes Atem entsteht Eis. Das weite Wasser wird eng. Elfter, Gott füllt die Wolken mit Wasser. Er lässt sein helles Wolkenlicht weit scheinen. Zwölfter, die Wolken bewegen sich überall hin. Sie folgen Gottes Befehl. Sie tun alles, was er ihnen für die Erde sagt. Dreizehnter, manchmal ist es wie eine Strafe für die Erde. Manchmal bringt es Segen. Vierzehnter, höre das, Hiob. Sei still und achte auf Gottes Wunder. Fünfzehnter, verstehst du, wenn Gott den Wolken Befehle gibt? Verstehst du, wenn er das Licht seiner Wolken leuchten lässt? Sechzehnter, verstehst du, wie die Wolken schweben? Verstehst du die Wunder des allwissenden Gottes? Siebzehnter, deine Kleider sind heiß. Das ist, wenn die Erde wegen des Südwinds ruhig ist. Achtzehnter, kannst du mit Gott den Himmel ausbreiten? Der Himmel ist fest wie ein Spiegel aus Metall. Neunzehnter, sag uns, was wir Gott sagen sollen. Wir können nichts sagen, weil es dunkel ist. Zwanzigster, soll man Gott sagen, dass ich reden will? Hat jemals ein Mensch gewollt, dass Gott ihn zerstört? 21. Jetzt sehen wir das Sonnenlicht nicht. Es leuchtet hell hinter den Wolken. Aber ein Wind kommt und macht die Wolken weg. 22. Aus dem Norden kommt Glanz. Um Gott ist eine große, ehrfurchtgebietende Macht. 23. Wir können den allmächtigen Gott nicht erreichen. Er hat sehr große Macht. Aber er beugt das Recht und die Gerechtigkeit nicht. 24. Darum fürchten die Menschen Gott. Er achtet nicht auf die, die sich selbst für klug halten.